Stadt groß geworden, in den Straßen unserer Stadt. Nur nach vorn und nie zurück. Und ich hab daran geglaubt. Es war ein Gold.